Das Gemetzel. Das ist ein extremer Streit, bei dem eine oder mehrere Personen totgemacht werden. Kennst du den Film Apokalypse Now? Manche Szenen sind ein blutiges Gemetzel. Eine Gänsehaut bekommen. Die Haut ist das Organ außen am Körper und eine Gans ist ein großer Vogel. Eine Gänsehaut bekommt man bei starken Emotionen oder auch bei sehr niedrigen Temperaturen. Kennst du die Serie Dark? Bei manchen Szenen bekomme ich wirklich eine Gänsehaut. Der Albtraum. Das ist ein schrecklicher Traum. Manchmal meint man damit aber auch eine schlimme Situation, die real ist oder wahr werden kann. Denk mal, dein Sohn würde plötzlich nicht mehr von der Schule zurückkommen. Das wäre ein Albtraum. Übrigens, mit dem Adverb schrecklich können Sie Adjektive intensivieren. Meistens meint man das negativ. Die Musik war schrecklich laut. Sie hören nun einen Dialog. Zwei Personen sprechen über einen Film. Du, Mona, wollen wir heute Abend einen Film ansehen? Gern. Welchen denn? Einen Film von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Der war vor kurzem noch im Kino zu sehen. Habe ich jetzt schon im Netz gefunden. Tarantino? Nee. Seine Filme sind mir immer zu brutal und zu blutig. Aber ich habe mit Basti geredet. Der hat den schon gesehen. Er sagt, der ist gar nicht so schlimm. Es gibt nur zwei grausame Szenen. Eine in der Filmmitte. Na, das ist mir schon genug. Ich bekomme dann nachts immer so Angst und kann nicht schlafen. Und eine am Ende des Films. Das ist dann ein richtiges Gemetzel. Aber da kannst du ja die Augen zumachen. Die Augen zumachen? Warum soll ich mir den Film ansehen, um dann das Ende zu verpassen? Und dann noch illegal online ansehen? Nee. Dann kriegen wir irgendwann Post von der Polizei. Das ist mein absoluter Albtraum. Okay, okay. Dann sehe ich mir den Film eben mit Ricky an. Die bekommt wenigstens nicht bei jeder gruseligen Szene eine Gänsehaut. Ach ja. Hey, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Wollen wir heute Abend essen gehen?